Suchong hat ein Problem. Die Kleinen werden vom Anblick und vom Geruch der Leichen abgestoßen. Muss das Sammeln für sie irgendwie interessanter machen. Vielleicht sollten wir sie darauf programmieren, Leichen zu mögen. So wie andere Kinder Kätzchen, Schokolade oder sonstiges dummes Zeug mögen. Alle sterben. Monatelang geht es ihnen gut und dann... Zack. Und durch was? Influenza. Die verfluchte Grippe. Diese kleinen Dinger sind quasi unzerstörbar. Schusswunden verheilen, Verbrennungen verheilen. Aber wenn sie sich ein Grippevirus einhandeln, peng, dann sterben sie binnen weniger Tage. Es hat was mit dem Implantierungsprozess zu tun. Nur eine von ihnen hat überlebt. Sie muss gegen diesen Virenstamm immun sein. Dieses kleine Mädchen. Einsatzgene. Selbst wenn alle anderen sterben, dürfte es ausreichen, um das Programm zu retten. Mach dich schick, nimm Plasmi-Quick. Plasmi-Quick, dein Körper, dein Leben. Der Parasit hasst drei Dinge. Den freien Markt, den freien Willen und freie Menschen. Der Parasit hat ein Auge auf Rapture geworfen. Halten Sie Ausschau nach ihm. Atlas ist ein Freund des Parasiten. Seien Sie kein Freund von Atlas. Der Parasit verbreitet ständig Gerüchte. Fontaine ist tot. Rapture lebt. Es ist ein Verbrechen, sich einer Little Sister zu nähern. Nähern Sie sich niemals einer Little Sister. Der Schmuggler ist der Freund des Parasiten. Es ist Ihre Pflicht, den Schmuggler zu melden. Hören Sie nicht auf die Lügen von Atlas und seinen Parasiten. Rapture blüht auf. Andrew Ryan sagt, die Menschen treffen Entscheidungen. Aber am Ende sind es unsere Entscheidungen, die uns ausmachen. Andrew Ryan stellt dir eine einfache Frage. Bist du ein Mensch oder ein Sklave? Wir alle bewegen die große Kette und die große Kette bewegt uns. Was hast du, Mary? Du siehst aus, als hättest du gerade eine schreckliche Nachricht erhalten. Die Todesstrafe? In Rapture? Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nie hergekommen. Einen kleinen Moment, schöne Dame. Die einzigen Menschen, denen hier die Todesstrafe droht, sind die Schmuggler. Sie gefährden all das, wofür wir in Rapture arbeiten. Stell dir vor, die Sowjets finden heraus, dass es unsere wunderbare Stadt gibt. Oder die US-Regierung. Geheimhaltung ist unsere Lebensversicherung. Richtig. Ein paar Hinrichtungen sind ein kleiner Preis für unsere Freiheit. Du sagst es, Mary. Hey, Mary. Alles in Ordnung? Hast du gehört, dass Andrew Ryan die Leitung von Fontaine Futuristics übernommen hat? Es ist zum Kotzen. Immer mit der Ruhe, junge Dame. Tut mir leid, Jim. Ich bin einfach verärgert. Wir sind nach Rapture gekommen, weil wir die Nase voll davon hatten, dass die Behörden immer zu Druck auf die privaten Geschäftsleute ausüben. Hast ja recht, Mary. Aber Andrew Ryan hat nicht einfach die Leitung übernommen. Der Regierungsrat behält sich nur bis auf Weiteres die Verwaltung von Fontaine Futuristics vor. So lange, bis Frank Fontaine sämtliche Verbrechen an den Bewohnern von Rapture aufgeklärt sind. Schon bald ist hier alles wieder normal. Wirklich? Da fällt mir aber ein Stein vom Herzen. Denk daran, Mary. Wenn du am Regierungsrat zweifelst, unterstützt du damit die Banditen. Hey Mary, gehst du zu dem großen Spiel heute Abend? Ich habe gehört, dass die Ryans Raiders spielen. Auf keinen Fall, Jim. Das ist zu gefährlich. Hast du nicht gehört? Atlas-Banditen sind überall. Augenblick mal, ja? Denk an die Worte von Andrew Ryan. Wenn du kneifst, gewinnen die Banditen. Fahr mit deiner Familie nach Fort Frolic und Arcadia. Geh aus und geh shoppen. Das ist unsere Art zu leben in Rapture. Hey Mary, warum machst du so ein trauriges Gesicht? Ach, ich weiß nicht, Jim. Ich glaube, ich weiß einfach nicht, was ich von den Little Sisters halten soll. Die Little Sisters? Mensch, ist dir nicht klar, dass sie die Kraft sind, die Rapture zusammenhält? Was? Wirklich? Aber klar, Ryan Industries hat sie so erschaffen, dass sie uns vor Banditen und Terroristen beschützen. Und dabei sind sie so fröhlich wie Fische im klaren Wasser. Wir alle brauchen Adam. Und wir alle brauchen die Little Sisters. Oh, Mary, du siehst aus, als könntest du eine Aufmunterung vertragen. Ich fühle mich gar nicht gut. Mir ist schwindelig und übel. Und manchmal sehe ich sogar Dinge, die gar nicht da sind. Ach, dir ist nur etwas trübsinnig zumute, Mary. Das ist der Plasmid-Blues. Du musst dich mit dem Splicen ein bisschen zurückhalten und ehe du dich versiehst, bist du wieder gesund und munter. Denk daran, ein kluger Splicer ist ein glücklicher Splicer. Hey Mary, warum machst du so ein niedergeschlagenes Gesicht? Hast du mitgekriegt, was am Apollo-Square los ist? Ich hab gehört, da sperren sie Leute in Käfige. Du glaubst schon wieder den Gerüchten, Mary. Der Sicherheitsdienst von Rapture hält nur die schlimmsten Schwerverbrecher fest, bis der Rat dazu kommt, ihnen ordentlich den Prozess zu machen. Man sagt, es hätte Hinrichtungen gegeben. Die Leute reden viel, wenn der Tag lang ist. Deshalb musst du noch lange nicht Atlas und seine Banditen unterstützen, indem du die Gerüchte weiterverbreitest. Denk daran, Mary, Raptures Sicherheit ist auch unsere Sicherheit. Alles klar bei dir? Das hört sich an, als würde die ganze Welt auseinanderbrechen. Das hat sich übel angehört. Ist an dir noch alles dran, Junge? Das hörte sich gar nicht gut an. Alles klar da unten? Das arme Ding hat schon bessere Tage gesehen. Ich hab dir ein Paket mit Nachschub geschickt. Du findest es in der nächsten Rohrpost. Halt jetzt lieber die Augen offen. Diese Tür braucht nur ein bisschen Saft. Verwende den Elektrobolt. Mach schon, mein Junge. Schieß den Elektrobolt auf die Tür ab. Oder willst du hier Wurzeln schlagen? Klingt, als würde sich da was Übles zusammenbrauen. Halt die Augen offen. Auf gar keinen Fall. Ich verbiete es. Körper sind wunderschön, auch im Tode. Du warst sehr gütig zu meinen Kleinen. Aber bist du wirklich ein Freund? Wie dem auch sei. Eine der Kleinen bringt dir ein Geschenk zum Zeichen unserer Dankbarkeit. Man kann sich wirklich in der schwersten Stunde auf dich verlassen. Du hast die Kleinen gerettet, obwohl du deine ganze Grausamkeit hättest zeigen können. Ich schicke dir etwas als Zeichen unseres Dankes. Die Kleinen hatten nie jemanden, um den sie sich scharen konnten. Außer mir. Und ich bin ja nicht der Rede wert. Du gibst ihnen Hoffnung. Und dafür bin ich dankbar. Ich werde dir etwas schicken, um dir unsere Dankbarkeit zu zeigen. Ich habe schreckliche Dinge gesehen und noch schlimmere Dinge selbst vollbracht. Danke. Du hast mich daran erinnert, dass noch nicht alles Licht auf der Welt erloschen ist. Ich schicke dir eine kleine. Sie wird dir behilflich sein. Adam hat alle Eigenschaften des Menschen optimiert, nur nicht seinen Charakter. Vielleicht gibt es ein Plasmid, das den Geist vergrößert. Vielleicht liegt der Schlüssel in deiner DNS. Ich habe dir eine Kleine geschickt. Sie hat ein paar Sachen dabei, die dir deine Last leichter machen werden. Was kann ich schon für die Kleinen tun? Ich bin beschmutzt durch meine Sünden. Aber du, vielleicht kannst du ihnen eine Zukunft eröffnen, die ich gar nicht ermessen kann. Eine Kleine ist mit einem Geschenk auf dem Weg zu dir. Sei bitte vorsichtig. Es ist eine arme, beschädigte Welt, nicht wahr? Wie kann ich dir für deine Güte danken? Ich schicke dir noch eine Kleine mit einem Zeichen unserer Wertschätzung. Rechtschaffenes Rapture. Wir alle haben Rechnungen zu bezahlen und die Versuchung, sich trotz der Ausgangssperre etwas Adam zu besorgen, ist verständlich. Aber ein Verstoß gegen die Ausgangssperre ist unverzeihlich. Verhalten Sie sich vernünftig und Sie ersparen sich Schwierigkeiten. Was hast du, Frank? Es ist der Haarausfall, Jane. Es wird täglich schlimmer. Oh, das liegt nicht an deinem Haar. Das liegt an deinen Genen. Aber ich traue dieser Splice-Gesicht nicht. Mein Freund hat gesagt, das wäre gefährlich. Ach, dein Freund hat doch keine Ahnung. Komm zu Genetic Horizons und hol dir eine Probeanwendung Fresh Hair. Fresh Hair schenkt dir nicht nur dichtes, volles Haar auf den ganzen Kopf, es ist auch 100% sicher. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Melden Sie dem Zentralrat umgehend jeglichen Wassereintritt. Rechtschaffenes Rapture. Der Grund des Meeres ist unsere Heimat, aber er ist auch gefährlich. Jedes Leck ist ein Warnsignal. Melden Sie dem Zentralrat umgehend jeglichen Wassereintritt. Hallo Männer! Ihr wisst doch, dass 9 von 10 Frauen den sportlichen Typ bevorzugen. Warum nur zugucken? Die neuen Plasmide der Sports Boost Edition machen dich zu dem Hengst, der du schon immer sein wolltest. Komm zu einer 2-stündigen Gratis-Probeanwendung ins Medical Pavilion. Du wirst den Unterschied zu schätzen wissen. Und sieh erst. Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Surgical Savings bietet Ihnen eine erschwingliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Gefährliche Krankheiten warten nicht bis zum Zahltag. Warum warten Sie? Hat Ihnen jemals jemand Gefühle geschenkt wie Sander Korn? Raptures beliebtester Musiker präsentiert Why Even Ask, sein bisher größtes Album. Songs voller Liebe, voller Freude, voller Leidenschaft. Kaufen Sie Why Even Ask und laden Sie Sander Korn zu sich ein. Tanz mit mir! Dieb! Tötet ihn! Dreckiger, mieser Dieb! Sicherheitsalarm ausgelöst. Schottenverriegelung außer Betrieb. Ich sag nur eines. Auf dich würde ich keinen Pfifferling setzen. Nächstes Mal hast du hoffentlich mehr Glück. Vielleicht hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt. Nun, ich hoffe, du hast jemanden, der deine Linie weiterführt. So, du glaubst also, du kommst hier raus? Das wird kein gutes Ende nehmen. Kein gutes Ende. Das wird nichts. Eins kannst du mir glauben. In deiner Haut möchte ich nicht stecken. Schnucki, schließ einfach die Augen und hoff, dass es schnell vorübergeht. Sieh's mal von der positiven Seite. Vielleicht geht's ja kurz und schmerzlos. Tja, hast du dir schon einen Plan zurechtgelegt? Schätzchen, vielleicht solltest du jemand anderes um Rat fragen. Der da hat uns gerettet! Da ist er! Der, der uns gerettet hat! Er ist es! Er ist es! Er hilft uns! Vielen Dank, Mister! Danke, dass Sie uns gerettet haben! Vielen Dank! Vielen herzlichen Dank! Hast du mir eine Blume mitgebracht? Hast du mir ein Lied mitgebracht? Thief! Kill him! Filthy little thief! Mein Daddy ist schlauer als Einstein, stärker als Herkules und er entfacht ein Feuer mit einem Fingerschnippen. Sind Sie genauso gut wie mein Daddy, Mister? Nicht, wenn Sie nicht in den Gardener's Garden kommen. Schlaue Daddys lassen sich im Garden splicen. Wie ihr wachsen, ihr im Garten, da darf man was erwarten. Darum suchst du das Besondere, unsere Blumen sind ne Wonne. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Yes, when this flesh and heart shall fail, and mortal life shall cease, I shall possess within the veil a life of joy and peace. The Lord has promised good to me. His word, my hope secures. He will my shield and portion be as long as life endures. Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Immer wenn jemand einen anderen seine Drecksarbeit erledigen lassen will, appelliert er an dessen Selbstlosigkeit. Denk nicht an deine eigenen Bedürfnisse, sagt er. Denk an deinen Nächsten, egal wer es gerade ist, der Staat, die Armen, das Militär, der König oder Gott. Die Liste hat kein Ende. Welche Katastrophe hat je mit den Worten »Denk nur an dich selbst« begonnen? Diejenigen, die für den König und das Vaterland schreien, sind die schlimmsten Zerstörer. Diese Verkehrung der Dinge, diese Lüge ist es, die die Menschheit an den endlosen Teufelskreis von Schuld und Versagen gekettet hat. Meine Reise nach Rapture war bereits meine zweite Flucht. 1919 floh ich aus einem Land, das den zaristischen Despotismus gegen die blanke Raserei eingetauscht hatte. Die marxistische Revolution hatte eine Lüge durch eine andere ersetzt. Statt dass nur dem Monarchen die Früchte aller Arbeit gehörten, sollten sie nun allen gehören. Und so kam ich nach Amerika, wo jeder selbst die Früchte seiner eigenen Arbeit erntete, wo man von der Schärfe seines Geistes profitierte, von der eigenen Muskelkraft, von der Macht des eigenen Willens. Zeitweise dachte ich, das wäre das Paradies. Ich glaubte, die Parasiten aus Moskau vergessen zu können. Ich glaubte, dem marxistischen Altruismus der Kolchosen und der Fünfjahrespläne entronnen zu sein. Aber als die Deutschen in ihrem Wahn sich dann in Hitlers Schwert stürzten, um das tausendjährige Reich zu erschaffen, begannen die Amerikaner von dem bolschewistischen Gift zu trinken, das Roosevelt und seine Lakaien ihnen einflößten. Also stellte ich mir die Frage, in welchem Land ist noch Platz für Menschen wie mich? Menschen, die sich nicht den Parasiten und den Zweiflern anschließen wollen. Menschen, die daran glauben, dass Arbeit heilig und das Eigentumsrecht unverletzlich ist. Eines schönen Tages, Freunde, wurde mir dann klar, wie die Antwort lautete. Es gab kein Land für Menschen wie mich. Und in diesem Moment beschloss ich, ein eigenes Land zu erschaffen. Die Gier hat dich gepackt, was? Mehr? Du willst noch mehr? Du mieses, gieriges Schwein? Dieb! Tötet ihn! Du dreckiger, mieser Dieb!